Liebe bis in den Tod. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein und Christian Baumgarten. Copyright Cornielsen Verlag Berlin 2009. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Vorwort: Patrick Reich und seine Freundin Constanze lernen gemeinsam Spanisch. Jemand aus ihrem Sprachkurs wird tot in einem Wald aufgefunden. Patrick Reich hat einen Verdacht. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Manuela Fröhlich, Erzieherin, alleinstehend, sie möchte nicht nur Spanisch lernen. Tobias Jäger, Bankangestellter, ist er krank? Luise Abendroth, Vermieterin und Nachbarin von Manuela Fröhlich. Sie ist auf Hilfe angewiesen. Manuela kümmert sich um sie. Carmen Alonso, spanische Kursleiterin an der Volkshochschule. Matthias Macht, egoistischer Enkel von Luise Abendroth. Patrick Reich, Privatdetektiv. Wen verdächtigt er? Constanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick Reich. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar, Freund von Patrick Reich. Ort der Handlung: Mallorca und Kassel. Zeit der Handlung: von April bis Anfang Juli. Kapitel 1. Die Sonne lacht. Lass uns spazieren gehen. Constanze berührt leicht die Hand ihres Freundes Patrick Reich. Geduld, Geduld, Constanze. Ich möchte in Ruhe meinen Kaffee austrinken. Vergiss nicht, wir sind im Urlaub und haben Zeit. Viel Zeit. Naja, zumindest eine Woche. Patrick streichelt die linke Hand seiner Freundin. Unser erster gemeinsamer Urlaub im Ausland. Und nur wir beide. Kein Telefon, keine Arbeit. Toll. Patrick genießt den heißen, schwarzen, spanischen Kaffee und die wunderbare Aussicht vor ihm. Hotel mit Blick auf das Meer. Was wollen wir heute machen? Fragt Constanze, nachdem ihr Freund den Kaffee ausgetrunken hat. Ohne eine Antwort ihres 10 Jahre älteren Freundes abzuwarten, fährt sie fort. Gestern Abend nach unserer Ankunft war es schon dunkel. Sehen wir uns zuerst einmal die Umgebung unseres Hotels an? Dann können wir uns entscheiden, ob wir am Pool bleiben oder an den Strand gehen. Oder mieten wir ein Auto, um die Insel Mallorca zu entdecken, oder... Patrick unterbricht seine Freundin. Wir haben Zeit, Constanze. Es muss nicht alles am ersten Urlaubstag sein. Manchmal macht sich doch der Altersunterschied zwischen Patrick und Constanze bemerkbar. Aber nur manchmal. Patrick und Constanze stehen auf und gehen Hand in Hand an den Hotelstrand. Touristen liegen im feinen Sand. Sie sonnen sich. Kinder spielen am Wasser. Junge Männer und Frauen spielen Volleyball. Zuschauer begleiten in ihren Sprachen die Spieler. Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch. Die Nordeuropäer sind froh, dass sie sich nach einem langen Winter in sonniger Natur leicht bekleidet bewegen können. Ein Animateur fordert in mehreren Sprachen die Hotelgäste zur Gymnastik auf. Bewegung, auf geht's! 1, 2, 1, 2! Und hebt dabei die Arme auf und ab. Ältere Gäste sind von den Übungen des Animateurs begeistert. Die Jüngeren bleiben lieber liegen. Ein leichter, warmer Wind weht. Der Himmel ist blau, das Meer unendlich weit. Patrick und Constanze entschließen sich, den Vormittag am Strand zu verbringen. Patrick liest ein Buch. Constanze hört Musik über ihren neuen iPod. Nach einer Weile merkt Patrick, dass Constanze eingeschlafen ist. Er dreht den Sonnenschirm so, dass seine Freundin von der Sonne geschützt schlafen kann. Es ist heiß geworden. Vor dem Abendessen joggen Patrick und Constanze am Strand. Sie genießen ihre Zweisamkeit. In den nächsten Urlaubstagen entdecken die beiden die Insel. Mallorca blüht in allen Farben. Ein Traum. Sie beobachten seltene Vögel. In idyllischen Häfen riechen sie frischen Fisch. Fischer bringen ihn auf malerische Märkte und in Restaurants. Patrick und Constanze sind glücklich. Kapitel 2. Worauf hast du Lust, Constanze? Auf ein typisch spanisches Restaurant und auf frischen Fisch. Gute Idee. Der Kellner hat mir gestern einen Tipp gegeben. 10 Kilometer von unserem Hotel entfernt gibt es ein Restaurant. Die Fischgerichte sind bei den spanischen Inselbewohnern bekannt und beliebt. Der Besitzer kocht selbst und verkauft seinen eigenen Wein. Das hört sich sehr gut an, sagt Constanze. Wie kommen wir zu dem Lokal? Mit dem Taxi. Unser Mietauto können wir nicht mehr nehmen. Das geben wir gleich ab. Muss ich mich schön machen? Fragt Constanze. Liebevoll blickt sie Patrick an. Schön machen? Fragt er zurück. Du bist schön, Constanze. Zieh die blaue Bluse an, die steht dir besonders gut. Constanze wird rot. Das Restaurant liegt auf einem Berg. Es befindet sich in einem typisch alten Landhaus, das modernisiert wurde. Kleine Fenster wurden durch große ersetzt. Der Blick nach draußen ist einzigartig. Constanze und Patrick haben das Gefühl, sich in einem Garten zu befinden. Blumen überall. Das Restaurant bietet Platz für 40 bis 50 Personen. An den großen Tischen sitzen Familien, an den kleineren haben Paare Platz genommen. Ein Kellner führt Patrick und Constanze zu ihrem reservierten Tisch mit Blick auf das Meer. Patrick und Constanze lesen die Speisekarte. Beide sind ratlos. Sie wissen nicht, was sie bestellen sollen. Sie können die Speisekarte nicht lesen. Sie ist nur in Spanisch geschrieben. Constanze ruft den Kellner. Sie blickt zuerst auf die Speisekarte und sieht dann den Kellner an. Der Kellner lacht freundlich. Er nimmt Constanze mit in die Küche. Nach wenigen Minuten kommt Constanze an ihren Tisch zurück. Und? Lass dich überraschen, Patrick. Noch nie haben Constanze und Patrick so gut gegessen. Zum Abschluss des Essens trinken sie einen Likör. Constanze prostet Patrick zu. Weißt du was, Liebling? Nein, antwortet Patrick, aber du wirst es mir gleich sagen. Lass uns Spanisch lernen. Tolle Idee, das machen wir. Vor 2 Jahren haben sich die beiden in einem Französischkurs an der Volkshochschule kennengelernt. Aus der Liebe zur französischen Sprache wurde die Liebe zwischen Patrick und Constanze. Ich hoffe nur, dass du dich in dem Spanischkurs nicht in eine andere Frau verliebst. Patrick umarmt sie ganz fest. Das ist meine Antwort. Constanze ist glücklich. Kapitel 3. Guten Tag, Privatdetektiv Patrick Reich. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist also so, meine Frau verhält sich seit einigen Wochen sehr merkwürdig. Könnten Sie vielleicht... Patrick Reich unterbricht das Gespräch. Sagen Sie bitte zuerst Ihren Namen, dann... Weiter kommt er nicht. Der Anrufer hat aufgelegt. So etwas geschieht öfter. Der Anrufer hat plötzlich nicht mehr den Mut zu sagen, um was es sich handelt. Patrick hat den ganzen Vormittag telefoniert. Die Routine des Alltags hat ihn wieder. Der wunderbare Urlaub mit Constanze auf Mallorca liegt erst wenige Tage zurück. Guten Tag, Privatdetektiv Patrick Reich. Was kann ich für Sie tun? Hier Steuerbüro Lenhardt. Wir benötigen noch Unterlagen für die Steuererklärung. Es handelt sich... Augenblick bitte, ich habe einen Anruf auf der anderen Leitung. Guten Tag, Patrick Reich. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin es, Constanze. Hast du meine Stimme nicht erkannt? Entschuldige, Constanze. Seit der Rückkehr aus dem Urlaub geht alles drunter und drüber. Merkwürdige Anrufe, der Steuerberater. Ich rufe später zurück. Küsschen. Ich dich auch. Patrick verspricht dem Steuerberater, die fehlenden Unterlagen im Laufe der Woche vorbeizubringen. Patrick schaut aus dem Fenster. Von seinem Büro aus hat er einen herrlichen Blick über die Dokumentarstadt Kassel. Das Büro spiegelt die Person des Detektivs wider. Einfach und praktisch, mit einer persönlichen Note. Ein Poster mit Max und Moritz in Übergröße. Patrick nimmt eine Zigarette. Er steckt sie in den Mund. Er sieht auf seinem Schreibtisch das Foto von Konstanze. Sie hat ihrem Freund das Rauchen verboten. Einen Augenblick kämpft Patrick mit sich. Er legt die Zigarette zurück. Guten Tag. Bin ich mit dem Anmeldungsbüro der Volkshochschule Region Kassel verbunden? Ja, was können wir für Sie tun? Ich möchte mit meiner Freundin an einem Spanischkurs für Anfänger teilnehmen. Welcher Tag und welche Zeit kommt für Sie in Frage? Möchten Sie an einem Kurs am Wochenende oder an einem Intensivkurs teilnehmen? Am liebsten wäre uns ein Kurs am Donnerstagabend. Augenblick bitte, ich sehe im Computer nach. Passt Ihnen der Donnerstagabend von 20 Uhr bis 21.30 Uhr? Perfekt. Ist telefonische Anmeldung möglich? Selbstverständlich. Mit wem habe ich gesprochen? Fragt Patrick Reich. Holger Horchheim, Programmbereichsleiter Sprachen. Kurz darauf ruft Patrick seine Freundin an. Hallo Konstanze, ich habe uns eben für einen Spanischkurs angemeldet. Beginn nächste Woche Donnerstag. Treffen wir uns nachher beim Spanier? Gerne. Tschüss. Kapitel 4. Donnerstag, 24. April, 20.45 Uhr. Wir machen eine kleine Pause, sagt Carmen Alonso, die spanische Kursleiterin. Die Teilnehmer, 5 Frauen und 3 Männer, stehen auf. Sie sprechen miteinander. Die Kursteilnehmer reden sich mit Vornamen an. Das hat Carmen Alonso vorgeschlagen. Auf den Tischen stehen Namensschilder. Die meisten Kursbesucher wollen für ihren nächsten Urlaub Spanisch lernen. Vor der Pause hat Tobias neben Patrick gesessen. Jetzt ist der Platz leer. Patrick fragt sich, warum Tobias den Platz gewechselt hat. Tobias sitzt neben Manuela. Die Neugier von Patrick ist geweckt. Er beobachtet die beiden. Der Kugelschreiber von Manuela fällt auf den Boden. Tobias und Manuela bücken sich zur selben Zeit, um den Kugelschreiber aufzuheben. Dabei berührt Tobias Manuelas Hand und hält sie für 2 Sekunden fest. Manuela wird rot. Manuela sieht fast aus wie eine Spanierin. Sie ist schlank, hat kurze dunkle Haare und braune Augen. Tobias hat blondes, kurzes Haar. Er trägt einen eleganten Anzug. Er ist 1,84 Meter groß. Etwa 10 Zentimeter größer als Manuela. Ein schwarzer Koffer aus Leder steht neben seinem Stuhl. Auf dem Tisch liegt sein Autoschlüssel. Er fährt einen BMW, denkt Patrick. Patrick, lesen Sie bitte laut. Konstanze zeigt ihrem Freund mit dem Finger, was er im Buch lesen soll. 21.30 Uhr. Der erste Kursabend ist zu Ende. Konstanze und Patrick sind zufrieden. Sie können in Spanisch sagen, wie sie heißen, woher sie kommen und welchen Beruf sie haben. Und Patrick hat erfahren, dass Manuela 28 Jahre jung ist, als Erzieherin in einem Kindergarten arbeitet und einen roten Kater hat. Patrick ist nicht erstaunt, dass Tobias Bankkaufmann ist. Der Beruf passt zu seinem Aussehen. Er lernt aus beruflichen Gründen Spanisch. Er ist geschieden und 2 Jahre älter als Patrick. Als Patrick mit Konstanze die Volkshochschule verlässt, sieht er Manuela und Tobias. Tobias geht dicht hinter der Erzieherin. Ein Detektiv ist immer im Dienst. Kapitel 5. Samstag, 17. Mai. Gegen 17 Uhr. Manuela Fröhlich hat es sich in ihrer 70 Quadratmeter großen Wohnung gemütlich gemacht. Plakate an den Wänden erinnern Manuela an geplante Reisen. Spanien, Balearen, Kanarische Inseln und Mexiko. Sie hat den bequemen Sessel in ihrem Arbeitszimmer in die Nähe des Fensters gestellt. Heute hat Manuela frei. Endlich kann sie das wiederholen, was in den 3 letzten Kursabenden durchgenommen wurde. Manuela lernt mit Freude Spanisch. Nur die unregelmäßigen Verben bereiten ihr Schwierigkeiten. Ihr roter Kater Max liegt auf dem Schreibtisch. Er beobachtet Manuela hinter halb verschlossenen Augen. Manchmal steht sie auf. Sie geht zum Schreibtisch. Sie streichelt den Kater. Sie setzt sich dann wieder und lernt weiter. Manuela sieht aus dem Fenster. Sie kann den Moselweg gut überblicken. Viel Verkehr gibt es dort nicht. Manuela wohnt in einer ruhigen Straße, in der im Allgemeinen nur die Autos der Bewohner geparkt sind. Manuela wundert sich. Etwa 30 Meter von ihrer Wohnung entfernt parkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein blauer BMW. Und das schon seit einiger Zeit. Das kann doch nicht sein, denkt Manuela laut. Da sie meistens alleine lebt, hat sie die Angewohnheit, manchmal mit sich selbst zu reden. Die Erzieherin denkt nach. In den vergangenen 3 Wochen habe ich dieses Auto schon häufiger gesehen. Vor dem Schwimmbad, in dem ich 3-mal in der Woche schwimme, vor dem Supermarkt, in dem ich immer einkaufe, und sehr oft vor dem Kindergarten, in dem ich arbeite. Manuela versucht angestrengt, sich an Einzelheiten zu erinnern. Natürlich! Es ist der schwarz-weiße Sylt-Aufkleber. Manuela wird unruhig. Zufall oder nicht? Und was haben die Blumen zu bedeuten, die heute Morgen vor meiner Wohnungstür lagen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem BMW, den Blumen und den häufigen anonymen Telefonanrufen? Und stand vorgestern nicht der Sessel an einer anderen Stelle in der Wohnung? Manuela legt das Spanischbuch beiseite. Sie kann sich nicht mehr konzentrieren. Ein Gefühl der Angst kommt in ihr hoch. Langsam, ganz langsam. Manuela wischt kalten Schweiß von ihrer Stirn. Manuela beginnt zu zittern. Kapitel 6. Samstag, 7. Juni. Gegen 19 Uhr. Manuela geht in die Wohnung von Frau Abendroth im 1. Stock. Frau Abendroth hat Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Manuela hat einen Wohnungsschlüssel für alle Fälle. Während der Woche hat die Erzieherin kaum Zeit, sich mit ihrer Vermieterin zu unterhalten. Guten Abend, Frau Abendroth. Wie war Ihr Tag heute? Ach, Manuela, schön, dass Sie da sind. Ich habe schon auf Sie gewartet. Sie sind heute die erste Person, mit der ich spreche. Im Alter wird man einsam. Meine Freunde und Verwandten leben nicht mehr. Nur Sie kümmern sich um mich. Aber Frau Abendroth, Sie haben doch noch Ihren Enkel Matthias. War er nicht vor 2 Tagen bei Ihnen? Ich finde ihn sehr freundlich. Sie täuschen sich. Er kommt immer nur, wenn er etwas braucht. Immer wenn er kommt, will er Geld. Er setzt mich unter Druck. Ich soll für jeden Besuch bezahlen. Bei seinem letzten Besuch habe ich ihm gesagt, dass ich ihm kein Geld mehr gebe. Dieser undankbare Mensch. Schon seine Mutter hat er immer um Geld gebeten. Aber Frau Abendroth, er ist doch Ihr einziger Verwandter. Ich weiß nicht einmal, was er beruflich macht. Hat er überhaupt einen Beruf? Noch nie hat er Blumen mitgebracht. Bevor er mein Vermögen bekommt, vermache ich alles Ihnen, Manuela. Frau Abendroth, ich möchte mich noch für die Blumen bedanken, die heute vor meiner Tür lagen, fällt ihr Manuela ins Wort, um das Thema zu wechseln. Welche Blumen? Die sind nicht von mir. Bestimmt haben Sie einen neuen Verehrer. Ist er nett? Ist es ein blonder junger Mann? In den letzten Wochen habe ich oft einen blauen BMW in unserer Straße gesehen. Frau Abendroth, ich bin alleine. Ich habe niemand. Wo soll ich denn jemand kennenlernen? Wieder kommt ein Gefühl der Angst in ihr hoch. Frau Abendroth, ich schaue später nochmal bei Ihnen vorbei. Das ist lieb von Ihnen. Bitte schließen Sie die Haustür. Sie wissen doch, ich bin ein wenig ängstlich. Manuela geht in ihre Wohnung. Sie öffnet die Fenster im Wohnzimmer. Manuela denkt an das Gespräch mit Frau Abendroth. Ihr wird schlecht. Das Telefon klingelt wieder. Manuela nimmt den Hörer ab und schreit: Hallo, wer spricht da? Sagen Sie endlich, wer Sie sind. Was wollen Sie? Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Sie knallt den Hörer auf. Kapitel 7. 15. Juni. Sonntag, 9 Uhr. Der schönste Tag in der Woche ist für Manuela der Sonntag. Sie bleibt bis 9 Uhr im Bett, hört ihren Lieblingssender, den Deutschlandfunk, und spielt mit Max. Es ist ein wunderschöner, warmer Frühlingsmorgen. Manuela steht langsam auf, geht in die Küche und bereitet ihr Frühstück vor. Max macht sich bemerkbar. Er will raus. Manuela öffnet die Haustür, um den Kater in den Garten zu lassen. Vor der Haustür liegt auf dem Boden ein Brief. Manuela hebt ihn auf. Er ist an sie adressiert. Sie nimmt ihn in die Küche mit. Es duftet nach frischem Kaffee. Manuela gießt sich eine Tasse Kaffee ein und öffnet neugierig den Briefumschlag. Liebste Manuela, ich muss Ihnen schreiben. Allein der Gedanke, dass Sie einen Brief von mir in Ihren Händen halten, macht mich glücklich. Ich stelle mir vor, wie Sie den Brief anfassen. Dabei sehe ich Ihre wunderschönen braunen Augen vor mir. Vielleicht trinken Sie gerade Kaffee. Ihre Lippen berühren die Tasse. Ich muss immer an Sie denken. Ich möchte in Ihrer Nähe sein. Ich möchte Sie überall begleiten. Ich möchte mit Ihnen zusammen sein. Immer. Beim Einkaufen, im Schwimmbad, morgens, mittags, abends, nachts. Ich möchte Sie verwöhnen, Sie auf Händen tragen, mit Blumen überschütten. Ich weiß von anderen, dass Sie allein leben, einen wunderbaren Kater haben und sich um Frau Abendroth kümmern. Ich weiß viel von Ihnen. Ich will noch mehr über Sie wissen. Alles. Ich halte Sie in meinen Armen fest. Für immer. Ich liebe Sie und will und kann ohne Sie nicht mehr leben. Du gehörst mir. Manuela hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie öffnet hektisch ihren Morgenmantel. Sie versucht durchzuatmen. Die Küche nimmt die Form eines Gefängnisses an. Sie stößt die Kaffeetasse um. Der Kaffee macht die Unterschrift des Absenders unleserlich. Manuela steht auf und öffnet die Fenster. Sie versucht, sich zu beruhigen. Sie weiß nicht, wie lange sie den Psychoterror noch aushalten kann. Manuela ist froh, als das Wochenende vorbei ist. Sie verbringt eine unruhige Nacht, wie auch die folgenden Nächte. Sie freut sich auf den Spanischkurs. Sie hat besonders abends Angst. 19. Juni, Donnerstag. Es ist der 8. Kursabend. Carmen Alonso ist mit den Lernerfolgen ihrer Kursteilnehmer zufrieden. 20.50 Uhr. Die Kursleiterin bittet die Teilnehmer, Sätze von der Tafel abzuschreiben. Zufällig blickt Manuela in das Heft von Tobias. Diese Schrift hat sie schon einmal gesehen. Und dann sieht sie auch den BMW-Autoschlüssel. 1000 Gedanken gehen durch ihren Kopf. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Sie möchte etwas sagen, doch es kommen keine Worte über ihre Lippen. In Panik verlässt sie den Kursraum. Patrick Reich folgt ihr. Kapitel 8. Donnerstag, 19. Juni. 22 Uhr. Konstanze, Patrick und Manuela sitzen im Wohnzimmer der Erzieherin. Die Anwesenheit einer Frau tut Manuela gut. Konstanze hat ihren Arm um die Schulter von Manuela gelegt. Patrick schweigt. Er wartet. Er weiß, dass die Situation für Manuela schwierig, sehr schwierig ist. Vor einem Jahr konnte er einer Klientin in einer ähnlichen Lage helfen. Manuela spricht mit leiser Stimme. Ich glaube, Tobias Jäger hat sich in mich verliebt. Wenn ich genau überlege, hat alles am ersten Kursabend in der Volkshochschule angefangen. Das habe ich bemerkt. Nach der Pause saß er neben Ihnen. Anfangs habe ich nicht verstanden, aus welchem Grund er den Platz gewechselt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er Ihre Hand festgehalten, als Sie beide den Kugelschreiber aufheben wollten. Sie haben ein gutes Gedächtnis, Patrick. Ja, vielleicht. Nennen Sie es aber eher Instinkt. Irgendwie habe ich gefühlt, dass Tobias Jäger Ihre Nähe suchte. Das hat er wirklich getan. Zuerst fand ich seine Höflichkeit charmant. Er machte mir Komplimente. Welche Frau hört sowas nicht gerne? In seiner Gegenwart hatte ich jedoch ein merkwürdiges Gefühl. In den letzten Wochen hatte ich den Eindruck, dass mich jemand beobachtete. Im Schwimmbad, beim Einkaufen, beim Spazierengehen. Und dann lagen mehrere Male Blumen vor meiner Wohnungstür. Das Telefon klingelte zu jeder Tageszeit. Wenn ich den Hörer abnahm, legte die Person sofort den Hörer auf. Patrick, Sie halten mich vielleicht für verrückt, aber ich glaube sogar, dass jemand in meiner Wohnung war. Der Liebesbrief hat mir die Augen geöffnet. Jetzt finde ich für alles eine Erklärung. Wie soll es jetzt weitergehen? Patrick, helfen Sie mir bitte. Manuela, ich will es auf den Punkt bringen. Tobias Jäger ist ein Stalker. Er möchte mit Ihnen eine enge Beziehung haben. Er ist aber nicht in der Lage, diese Beziehung auf einem normalen Weg zu erreichen. Das ist das Problem. Sie haben es am eigenen Leib erfahren. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, gehen Sie zur Polizei. Stalking wird in Deutschland bestraft. Zur Polizei gehen? Muss das wirklich sein? Gibt es keine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen? Können Sie nicht mit ihm sprechen? Patrick überlegt. Was halten Sie von folgendem Vorschlag? Sie treffen sich mit ihm an einem Ort, wo es andere Menschen gibt, und sprechen mit ihm. Ich werde in Ihrer Nähe sein, falls es Probleme geben sollte. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Jetzt bin ich erleichtert und kann hoffentlich wieder richtig schlafen. Ich bin auch müde. In Ordnung. Wir telefonieren morgen und besprechen dann alles Weitere. Schlafen Sie gut. Patrick und Constanze verabschieden sich von Manuela. Arm in Arm verlassen beide das Haus im Moselweg. Es ist immer noch warm. Kapitel 9. 20. Juni. 20 Uhr. Manuela und Tobias sitzen sich im Gutshof gegenüber. Sie schweigen. Guten Abend, was darf ich Ihnen bringen? Manuela ist aufgeregt. Kann ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? Bringen Sie mir bitte eine Flasche Wasser ohne Kohlensäure. Und mir ein Bier, sagt Tobias Jäger. Manuela, nimm doch das Schnitzel, das ist hervorragend, besonders mit den Bratkartoffeln. Dazu ein Bier. Manuela schaut ihr gegenüber entsetzt an. Schnitzel mit Bratkartoffeln und Bier? Seit ihrer Jugend hat sie dieses Gericht nicht mehr gegessen. Wenn sie etwas hasst, dann Schnitzel mit Bratkartoffeln und Bier. Sie kann diese typisch deutsche Küche nicht ausstehen. Herr Jäger, die deutsche Küche bekommt mir nicht. Ich möchte etwas Leichtes essen. Ja, du hast vollkommen recht, Manuela. Ich werde auch etwas Leichtes bestellen. Eine große Salatplatte. Es ist dumm von mir, am Abend noch Schnitzel zu essen. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wir werden in Zukunft viel miteinander unternehmen. Wir können am nächsten Wochenende gemeinsam ins Konzert gehen oder nach Frankfurt fahren. Ich habe Karten für das Konzert der Toten Hosen gekauft. Ich freue mich, dass wir endlich zusammen sind. Wie lange habe ich diesen Augenblick herbeigesehnt? Manuela ist sprachlos. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Haben Sie inzwischen gewählt? Die Bedienung stellt das Wasser und das Bier auf den Tisch. Bitte bringen Sie mir einen Salatteller mit Meeresfrüchten, sagt Manuela. Ja, mir bitte auch. Ich liebe die italienische Küche. Und bringen Sie bitte einen halben Liter Chianti mit 2 Gläsern. Gern, sagt die Kellnerin und geht. Herr Jäger, ich trinke keinen Rotwein und erst recht nicht zum Salat. Bitte hören Sie auf, so zu reden. Sie benehmen sich, als wären wir schon Jahre zusammen. Aber Manuela, ich mag dich doch. Was ist denn los? Warum reagierst du so? Herr Jäger, ich will nicht mit Ihnen zusammen sein. Ich bitte Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte nicht... Aber Manuela, ich habe dir doch nichts Böses getan. Ich liebe dich und du liebst mich auch. Du bedeutest alles für mich. Tobias macht eine kleine Pause. Wie du mich im Sprachkurs immer anschaust, wie du meine Hand berührt hast, als du mit Absicht den Kugelschreiber auf den Boden geworfen hast. Ich weiß es doch, du liebst mich auch. Wir sind füreinander bestimmt. Du kannst machen, was du willst. Ich werde dich immer lieben. Bitte, lass uns zusammenbleiben. Er legt seine Hand auf ihre rechte Hand. Entsetzt zieht Manuela die Hand vom Tisch. Lassen Sie das. Ich möchte das nicht. Ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Manuela blickt um sich. Sie sieht Patrick Reich. Er macht eine beruhigende Handbewegung in ihre Richtung. Für den Augenblick fühlt sich Manuela sicher. Manuela, bitte, bleib. Ich fasse dich nicht an. Ich mache ja, was du willst. Gut, wir können noch gemeinsam essen. Aber ich bitte Sie, lassen Sie mich in Zukunft in Ruhe. Bitte rufen Sie mich nie wieder an und ich möchte auch keine Blumen mehr von Ihnen. Bitte parken Sie nicht mehr vor meiner Wohnung. Meine Vermieterin denkt schon, Sie wohnen bei mir. Wäre das denn so schlimm, Manuela? Ich will nichts von Ihnen. Sie sind nicht mein Typ. Alles, was Sie mögen, mag ich nicht. Nie habe ich mit Absicht Ihre Hand berührt. Ich habe sie nie besonders angeschaut. Sie irren sich. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Manuela, sag endlich, dass du mich magst. Wir gehören zusammen, für immer. Manuela steht auf. Sie legt 30 Euro auf den Tisch und verlässt schnell das Restaurant. Kapitel 10, 26. Juni. Patrick ist gespannt, ob Manuela und Tobias zur vorletzten Spanischstunde in die Volkshochschule kommen. Eigentlich kann er sich das kaum vorstellen, nach dem, was am 20.06. geschehen ist. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, Manuela nimmt am Unterricht teil und Tobias bleibt dem Unterricht fern. Zweitens, Tobias erscheint ohne Manuela. Drittens, Manuela und Tobias sind beide da. Privatdetektiv Patrick Reich weiß nur, dass sich Manuela in einer sehr schwierigen Situation befindet. Einerseits leidet sie unter der Gegenwart von Tobias, andererseits möchte sie sich nicht von einem anderen Menschen zu etwas zwingen lassen. Um 20 Uhr betritt Carmen Alonso den Kursraum. Sie blickt um sich. Von den 8 angemeldeten Teilnehmern sind nur 6 anwesend. Das ist ungewöhnlich. Wenn ein Kurs mit 8 Teilnehmern beginnt, halten diese auch bis zum Ende durch. Für einen Moment ist Carmen Alonso unsicher. Sie fragt sich, ob das Fehlen von 2 Teilnehmern etwas mit ihrem Unterricht zu tun hat. Patrick hat heute Schwierigkeiten, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Er blickt auf die Plätze, auf denen bis letzte Woche noch Manuela und Tobias gesessen hatten. Viele Gedanken gehen durch seinen Kopf. Hat er die Situation richtig analysiert? Hätte er sich mehr um Manuela kümmern sollen? Hätte er mit Tobias sprechen müssen? Hätte er die Polizei einschalten müssen? So viele Fragen und keine Antworten. Patrick, lesen Sie bitte laut. Konstanze zeigt ihrem Freund mit dem Finger wieder einmal, was er im Buch lesen soll. Patrick entschuldigt sich für seine Unaufmerksamkeit. 20.15 Uhr. Es klopft an der Tür. Herein! Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich wurde durch einen Unfall aufgehalten. Tobias Jäger geht zu seinem Stuhl und setzt sich hin. Patrick fragt sich, wo sich Manuela zurzeit befindet. Kapitel 11, 5. Juli. Patrick und Konstanze stehen an diesem Samstag gemeinsam spät auf. Sie genießen es in aller Ruhe, lange und ausgiebig zu frühstücken. Heute hat Patrick das Frühstück vorbereitet. Butter, Brötchen, Marmelade, Käse, Aufschnitt, 2 weichgekochte Eier, Kaffee und Orangensaft. Freundliche Nachbarn haben ihnen die Tageszeitung vor die Tür gelegt. Patrick liebt es, als erster die Zeitung zu lesen. Die gelesenen Seiten gibt er dann Konstanze. Patrick öffnet den Lokalteil. Nein, ruft er laut. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist los, Patrick? Du zitterst ja am ganzen Körper. Patrick gibt die Zeitung seiner Freundin. Unbekannte Tote im Wald hinter dem Herkules aufgefunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Frau. Alter 25 bis 30 Jahre. Größe 1,74 Meter. Braune Augen, kurze dunkle Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kassel oder an jede andere Dienststelle der Polizei. Hinweise werden vertraulich behandelt. Das hat so kommen müssen, sagt Patrick. Mehr sagt er nicht. Das hat so kommen müssen, wiederholt er mit trauriger Stimme. Auch Konstanze ist fassungslos. Sie lassen das Frühstück stehen. Patrick Reich ruft seinen Freund, Kriminalhauptkommissar Richard Tauber, an. Er teilt ihm die Beobachtungen mit, die er im Spanischkurs und im Restaurant Gutshof gemacht hat. Er berichtet Richard Tauber über das gemeinsame Gespräch vom 19. Juni in der Wohnung von Manuela Fröhlich. Das reicht für einen Haftbefehl, sagt Richard Tauber. Natürlich muss ich noch einige Untersuchungen im Umfeld der Toten durchführen. Danke, Patrick. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Dafür schulde ich dir ein Essen. Deine Freundin ist auch eingeladen. Ich lasse von mir hören. Kapitel 12, 7. Juli, 11 Uhr.